Lebensmittel, deren Herstellung die Umwelt massiv schädigt, könnten ein solches zweites Preisschild bekommen. Ministerin Hendricks weist auch darauf hin, dass Geräte länger genutzt werden sollen. Zum Beispiel könne gesetzlich geregelt werden, dass Geräte eine Mindestlebensdauer haben müssen. Jetzt weitere Meldungen mit Kerstin Fischer. Der Bund-Länder-Streit über die Reform der Erbschaftssteuer bleibt noch ungelöst. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Rat einigte sich nach Angaben von Teilnehmern zunächst nur auf die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die bis Ende September einen Vorschlag machen soll. Umstritten sind die Privilegien für Firmenerben. Das Bundesverfassungsgericht fordert Einschränkungen. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres hat die türkische Regierung 11.000 Lehrkräfte entlassen. Die Behörden werfen ihnen Unterstützung der Kurdenorganisation PKK vor. Auch gegen mutmaßliche Anhänger des Predigers Gülen geht die Türkei weiter vor. Der Chef des Bekleidungskonzerns Aydinli und der Backwarenunternehmer Gülü kamen in Untersuchungshaft. Russland gedenkt der Leningrader Blockade. Zum 75. Jahrestag gab es im heutigen St. Petersburg Konzerte und Kranzniederlegungen. Deutsche Truppen hatten die Stadt Leningrad am 8. September eingekesselt und fast 900 Tage belagert. An Hunger, Kälte und Krankheit sowie durch Granatbeschuss starben mehr als 1 Million Menschen, ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Und jetzt noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Die Jugendkulturpreise des Landes gehen in diesem Jahr unter anderem nach Dortmund und Bergisch Gladbach. Ausgezeichnet wird ein Projekt des Dortmunder Jugendamts im Stadtbezirk Scharnhorst, mit dem das nachbarschaftliche Nebeneinander überwunden werden sollte. Ein weiterer Preis geht an den Kria Jugendclub aus Bergisch Gladbach. Die Jugendlichen hatten ein Musik- und Tanztheaterstück über das Leben der somalischen Läuferin Samia Yusuf Omar aufgeführt, die auf der Flucht nach Europa ertrank. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Tag endet mit viel Sonne, auch am Abend sind noch über 25 Grad drin. In der Nacht ziehen von den Niederlanden her kompaktere Wolkenfelder durch bei 16 bis 9 Grad. Morgen gibt es zwischen Siegerland und Ostwestfalen-Lippe anfangs noch dichtere Wolken, sonst viel Sonne. Die Höchstwerte in Solingen 22 Grad, in Arnsberg 23 und in Ibbenbüren 24 Grad. Der Samstag beginnt ähnlich, vom Siegerland bis zum Weserbergland kann es am Abend Schauer oder Gewitter geben, bis 28 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. So, hier ist David Eisermann jetzt mit dem WDR 3 Hörspiel. Das dreht sich heute um eine sehr aktuelle Frage, die bereits ein großer Autor der Vergangenheit gestellt hat. Kann der Mensch sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen, wo er doch selbst den Krieg in sich trägt? In seiner Erzählung »Der Hochwald« aus dem Jahr 1842 hat Adalbert Stifter Themen angesprochen, die uns heute noch genauso beschäftigen wie zu seiner Zeit im Biedermeier. Mit seiner Bearbeitung für den Hörfunk versucht Andreas Jungwirth, Adalbert Stifter neu zu lesen. Kann es einem Menschen etwa gelingen, die vermeintlich unschuldigen Töchter gänzlich vor dem Krieg zu schützen? Und wie viel Neues und Fremdes lässt der Wunsch nach solchem Schutz zu? Aus dem männlichen Erzähler von Stifter wird in der Fassung fürs Radio hier die weibliche Erzählerin Sophie Reuß und aus dem abstrakten Thema eine persönliche Angelegenheit. Hören Sie von Adalbert Stifter, Der Hochwald. Der Hochwald. Nach der gleichnamigen Erzählung von Adalbert Stifter. Der Krieg geht ins wievielte Jahr? Das Gerücht, dass sich feindliche Truppen nähern, verbreitet sich genauso schnell wie die Angst davor. Die Jungen, die Kräftigen und jene mit Geld machen sich auf den Weg, gehen in sichere Gebiete. Die anderen bleiben zurück. Sie werden Haus und Hof und Familie zu schützen versuchen. Viele werden sterben. Jene, die der Krieg nicht tötet, werden ihre letzten Sicherheiten verlieren. Es war einmal.